Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr so eine Schriftlesung hört, ob ihr einfach sagt, okay, ich höre jetzt mal. Manche nehmen ja auch ihre eigene Bibel in die Hand und lesen dann mit. Ich habe heute Morgen gemerkt, ich stolper dann immer, weil meine Bibelübersetzung vielleicht gar nicht identisch ist mit der Bibelübersetzung, die ich gerade eben vorher gehört habe. Und das ist immer so ein bisschen irritierendes Moment. Manche Gemeinden machen das auch, dass sie dann den Text einblenden, dann kann man ihn mitlesen. Ich möchte heute Morgen gerne euch diesen Text noch einmal lesen, aber nicht als den exakten Bibeltext, sondern als eine Meditation. Es gab einen Mann, Johannes Hansen, der als Evangelist viel unterwegs gewesen ist, in der evangelischen Kirche beheimatet war er, und er hat im Karwohl Verlag verschiedene Bücher rausgegeben mit Meditationen zu Psalmtexten oder auch anderen Texten. Und er hat unter anderem auch einen Text geschrieben zu diesem Psalm 121. Und ich würde euch den gerne nochmal lesen, weil es einfach interessant ist, was ihn bewegt hat dabei und weil es ein Stück uns hilft, einen Einstieg zu haben für das, worüber wir heute Morgen miteinander nachdenken. Ich bin unterwegs auf meinem kleinen Lebensweg, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Ich will in der Spur des Glaubens bleiben und darum rufe ich dich um Hilfe an. Zeitungen umgeben mich täglich. Fernsehstationen senden Tag und Nacht. Parteien, Richtungen, Lobbyisten werben um mein Denken und Fühlen. Alle wollen meine Seele für sich gewinnen. Ich lebe im Sog der wechselnden Meinungen, werde gereizt von Werbestrategien. Ich soll kaufen, was ich nicht brauche, mit Geld, das ich nicht habe, um anerkannt zu sein. Wie schön, dass ich dich kenne. Dass ich dich kenne, mein guter Gott und Herr. Du spannst deine Hände schützend über mir aus, wenn die Hitze des Alltags brennt und die Schatten der Schwermut mich nachts quälen. Du wachst über mich, wenn ich tief erschöpft bin. Du bewachst meine Seele vor den Seelenräubern draußen und den dunklen Träumen in mir selbst. Ich richte mein Vertrauen ganz auf dich. Du bist der Herr über alles. Du hast alles gemacht. Ich, kleiner Mensch, bin dein. Das ist wunderbar. Nichts kann mich von dir trennen. Ich preise dich, du Wächter meines Lebensweges, von nun an bis in Ewigkeit. Mich fasziniert es immer wieder, dass es Menschen gibt, die in eigene Worte ihre Gedanken kleiden und doch in guter Anlehnung zu solchen Bibeltexten. Wir sind unterwegs, jeder von uns. Wir sind unterwegs auf unserem Lebensweg und der sieht sehr unterschiedlich aus. Und unsere Wege im Laufe unseres Lebens, die belasten oder sie entlasten auch. Menschen, denen wir begegnen, sorgen für veränderte Lebenssituationen. Wir sind unterwegs, jeder von uns auf seinem Weg. Wo wollen wir eigentlich hin? Und warum sind wir eigentlich unterwegs? Naja, Motivation, ne? Muss ja irgendwie. Ja, aber wer so formuliert, der sagt, eigentlich habe ich keine Lust. Eigentlich würde ich gern was anderes machen. Wir sind unterwegs. Manchmal beißen wir die Zähne zusammen und gehen weiter. Und manchmal ist es so, dass wir sagen, ich freue mich auf das, was kommt. Ich bin gespannt auf das, was kommt. Wir sind unterwegs auf unserem Lebensweg. Ich habe mir vorgenommen, heute mit euch nachzudenken über diese zwei Stichworte, Hoffnung und Glaube. Die haben was miteinander zu tun. Was ist Hoffnung? Was ist Hoffnung? Hoffnung ist der Motor unseres Lebens. Also ich hatte mein Auto mal an jemanden verliehen und der stellte fest, dass das mit dem Benzin ein bisschen knapp wird. Und dann hat er mir erzählt, was er gemacht hat. Er ist schneller gefahren. Dachte ich, das ist ja eine interessante Variante. Als Techniker muss man sagen, nee, mit ein bisschen langsamer fahren würdest du Benzin sparen. Ja, aber hat es andersrum gemacht. Hat auch irgendwie gereicht. Aber wisst ihr, was ihn motiviert hat, war seine Hoffnung, dass er das dann schafft, bis zur Tankstelle zu kommen. Das hat ihn motiviert. Was motiviert uns, um unterwegs zu sein? Was motiviert uns, unseren Weg unter die Füße zu nehmen? Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Und wenn du aufhörst, Hoffnung zu haben, hörst du auf, unterwegs zu sein. Wir sind heute Morgen hier in der Kirche zusammen. Man macht es Sinn, dass man über Hoffnung redet und dabei auch einen Glaubensaspekt mit einblendet. Das spielt ja eine Rolle dabei. Möchte ich auch gerne gleich tun, aber zunächst mal so dieses kurze Umgehen mit dieser Überlegung, was ist Hoffnung? Sie ist der Motor unseres Lebens. Und was ist dann Glaube? Glaube ist eine Antwort. Glaube ist eine Antwort, eine Reaktion auf das, was mir durch die Hoffnung vor Augen steht. Glaube ist sozusagen ein inneres Festlegen darauf, dass ich das, was ich perspektivisch sehe, für mich persönlich in Anspruch nehmen möchte. Ich halte mich daran fest. Und dann tue ich das. Was mich bewegt, ist die Hoffnung. Was mir die Möglichkeit gibt, unterwegs zu sein, ist der Glaube an das, was ich hoffe. Die beiden Dinge korrespondieren miteinander. Und einerseits sage ich, Hoffnung ist unser Motor. Und andererseits ist mir bewusst, dass gerade das, was Hoffnung ausmacht in unserem Leben, nicht immer leicht läuft, sondern dass wir uns manchmal richtig dadurch kämpfen müssen. Dass wir uns manchmal sagen müssen, ich halte daran fest, damit ich den Weg weitergehen kann. Und dann genügt es eigentlich nicht zu sagen, muss ja irgendwie. Dann merken wir, sind wir schon ziemlich auf der Kippe. Im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, steht etwas Grundsätzliches über das Thema Glaube, über das Thema Glaube. Ich lese uns das mal vor. Hebräer 11, Vers 1, Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Und es ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie nicht sehen. Das ist eine sehr grundsätzliche Aussage. Die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch gar nicht sehen. Und ihr merkt, wie stark das Thema Hoffnung in dieser Erklärung über Glauben mitschwingt. Ich möchte mit euch heute Morgen einen kleinen Spaziergang machen durch das Alte Testament, ein bisschen auch durch das Neue Testament und klassischerweise landen wir dann bei uns selber, ne? Also das ist eigentlich so der Gedanke. Und wenn ich über das Alte Testament nachdenke, dann begegnet mir dort eine Person und ein Mann, der der Vater des Glaubens genannt wird, Abraham. Ein Mann, der vor vielen, vielen tausend Jahren gelebt hat und dem Gott begegnet ist. Im 12. Kapitel des ersten Buches Mose wird uns darüber berichtet und dort steht Folgendes. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde, und deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, dem werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, dem werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und dann heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn. Abraham gehorchte und er machte sich auf dem Weg. Ja, er war 75 Jahre alt. Das ist eine interessante Altersangabe in diesem Zusammenhang, nicht? Der war nicht 18 und hatte das Leben vor sich. Der war 75. Abraham glaubte das, was Gott ihm sagte, vertraute darauf, band sich daran und machte sich mit seiner Familie auf den Weg. Also wenn ihr wissen wollt, wo das war, der lebte zu dem Zeitpunkt in Haran. Man kann sich das am besten so vorstellen, wenn man sich die Karte des Mittelmeeres anguckt, dann ist ja auf der rechten Seite Israel zu sehen. Darüber ist ein bisschen weiter oben Syrien. Und dann gibt es das Gebiet, Grenzgebiet zwischen Iran, also Türkei, Iran, Syrien, Irak. Und da läuft der Fluss der Euphrat. Entlang dieses Flusses gibt es ein großes Tal, was nach Südosten läuft. Und es endet da unten, da, was ist das? Ich weiß gar nicht genau. Naja, ist egal. Da unten die Ecke. In Israel zu biblischen Zeiten lag da unten im Bereich der Ort Babel. Oder auch Ur. Chaldea wird das Land genannt. Heute ist dieses Gebiet irakisches Gebiet. Das war das Gebiet, aus dem Abraham eigentlich stammte. Und er war unterwegs mit seinen Herden. Und wie ist er gegangen? Er ist natürlich nach Nordwesten gewandert, weil das der einzig sinnvolle Weg war. Direkt nach Westen zu gehen, wäre nicht möglich gewesen. Wüste, Gebirgszüge, trockenes Land hätte er nicht machen können. Also folgte er dem Flusslauf Richtung Nordwesten. Und irgendwann ist er an einem Punkt angekommen, an dem er wieder Richtung Süden wandern konnte. Und er kam in das Land Kanaan. Jahre sind vergangen darüber. Ich habe nicht gegoogelt, wie lange man zu Fuß braucht, um solche Strecke zurückzulegen, obwohl es mich gestern Abend noch gereizt hätte, das zu tun. Aber er war unterwegs mit seiner Familie. Die Familie seines Neffen war dabei. Sie waren Hirten, sie hatten Schafherden, sie hatten anderes Vieh. Sie waren unterwegs mit nicht wenigen Leuten. Sie waren als Nomaden unterwegs. Da ist man nicht so schnell. Und da spricht Gott ihn an. Sag du, lass mal den Überbau deiner Familie zurück und mach dich auf den Weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. Was bringt einen 75-jährigen Mann dazu, mit seiner Familie sich so auf die Reise zu machen? Naja, Bibelkenner könnten an dieser Stelle sagen, Bernd, die sind ja alle viel älter geworden damals. Ja, ich weiß, der Vater von Abraham, der Terach, der ist 205 Jahre alt geworden, bevor er gestorben ist. Das sind andere, vielleicht andere Zeiten gewesen, ist mir eigentlich egal. Man stelle sich nur einmal vor, in diesem Alter, in dem andere Leute schon gemütlich in der Rente sitzen, da macht man sich nochmal auf den Weg. Abraham macht das. Und er macht sich auf eine Lebensreise, von der er vorher nichts gewusst hat. Warum? Weil Gott in sein Leben hineingesprochen hat. Weil Gott in sein Leben hineingesprochen hat. Und das in ihm etwas in Bewegung gesetzt hat, was so viel Einfluss darauf nahm, dass er sagte, ich will gehen. Ich werde das tun. Und so kam er in das Land, in das Gebiet des heutigen Israel. Und da hat Gott wieder mit ihm geredet. Abraham, dies ist das Land, das ich deinen Nachkommen geben werde. Und wieder begegnet uns an dieser Stelle in der Bibel dieser Satz, und Abraham glaubte dem Herrn. Aber es gab ein Problem. Abraham hatte überhaupt keine Kinder. Oh, 75 Jahre und vielleicht ja noch 3 Jahre mehr zu dem Zeitpunkt, und hatte gar keine Kinder. Und als Gott ein zweites Mal ihm das sagt, da meldet sich Abraham zu Wort und sagt, lieber Gott, ich will dir ja gerne glauben, aber wie willst du denn das Problem lösen? Ich werde etwas älter, meine Frau auch. Wie sollen wir denn Kinder kriegen? Und es ist so interessant, ihr könnt das alles nachlesen, ne? 1. Mose 12, lest ihr einfach weiter. Die Geschichte ist spannend genug, dass man sie auch relativ schnell lesen kann. Ja? Da sagt Gott zu ihm, pass mal auf, mach mal den Vorhang deines Zeltes auf und geh mal vor die Tür. Jetzt guck dir den Himmel an. Es war Nacht. Siehst du die Sterne? Kannst du sie zählen? Unmöglich. Unmöglich. Gott sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und wieder steht in der Bibel an dieser Stelle, und Abraham glaubte dem Herrn. Und er fand auf diese Weise Gottes Anerkennung. Abraham war ein Mensch, der Hoffnung hatte, und er war ein Mensch des Glaubens. Die Hoffnung zu erleben und zu erfahren, was Gott ihm verheißen hat. Diese Hoffnung bewegte ihn, unterwegs zu sein. Irgendwann ist Abraham Papa geworden. War eine bisschen krumme Geschichte zum Teil, aber ist egal, das müssen wir jetzt nicht alles hier angucken. Und er war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak geboren wurde. Das ist interessant, ne? Abraham, ein Mensch des Glaubens. Ich möchte euch einen Satz sagen, der mich motiviert hat, die Predigt von heute für heute vorzubereiten und mich daran zu setzen. Das ist ein Satz, den ich irgendwo gelesen habe. Der Mensch, der diesen Satz gesagt hat, heißt Peter Kutschmick. Keine Ahnung, wer das ist. Ich kriege regelmäßig in meinem Smartphone Chatnachrichten. Und dabei gibt es eine Frau, die ist auch schon über 60. Und die hat eigentlich immer irgendwo Sätze sich aufgeschrieben, die sie gut fand. Und stellt die jetzt jeden Tag in ihren Chat rein. Und da habe ich diesen Satz gelesen. Der heißt folgendermaßen: Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Das fand ich interessant. Hoffnung, die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören, Glaube, der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Im Leben von Abraham nehme ich wahr, dass der Abraham sich da auch durchkämpfen musste. Wenn man das Wort tanzen hört, dann denkt man, ach, ist ja alles wunderbar leicht. Nein, stimmt gar nicht. Es braucht manchmal eine richtige Entscheidung, sich darauf festzulegen. Zu vertrauen, dass das, was Gott sagt, auch passieren wird, und so unterwegs zu sein. Und ich sehe gerade im Leben von Abraham, dass das überhaupt nicht einfach war. Ich bin unterwegs auf meinem kleinen Lebensweg, Tag für Tag, Schritt für Schritt, und ich will in der Spur des Glaubens bleiben. Darum rufe ich dich um Hilfe an. Johannes Hansen zu Psalm 121. Darum mache ich das. Wie schön, dass ich dich kenne, mein guter Gott und Herr. Du spannst deine Hände schützend über mir aus. Wenn die Hitze des Alltags brennt oder die Schatten der Schwermut mich nachts quälen, du wachst für mich. Wenn ich tief erschöpft bin, du bewachst meine Seele. Ich richte mein Vertrauen ganz auf dich. Du bist der Herr über alles, du hast alles gemacht. Ich, kleiner Mensch, bin dein. Das ist wunderbar. Nichts kann mich von dir trennen. Ich preise dich, du Wächter meines Lebensweges, von nun an bis in Ewigkeit. Im Leben von Abraham und von Männern wie Abraham, von denen es das Alte Testament an den verschiedensten Stellen berichtet, können wir lernen, wie man mit Hoffnung umgeht, indem man Glauben einsetzt. Können wir lernen, die Hoffnung, die Gott uns vor Augen stellt, im Blick zu behalten und über den Alltagsschwierigkeiten nicht zu stolpern, sondern tatsächlich weiterzugehen. Darum, ich glaube, dass es berechtigt ist, von einem Mann wie Abraham zu sprechen, als von dem, der ein Vater des Glaubens ist. Man könnte andere Leute noch aus dem Alten Testament zählen, in Hebräer 11, für die das nachlesen wollen. Da werden eine ganze Reihe Leute aufgezählt. Einige vor Abraham, einige später als Abraham. Also die Bibel gibt uns ein Beispiel anhand von Menschen, von Personen, was das heißt, mit Hoffnung umzugehen und mit Glauben darauf zu antworten. Ich rutsche mal rüber ins Neue Testament. Ich finde das ja immer so interessant. Das Neue Testament beginnt mit den vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Vier Männer, die nicht alle zeitgleich mit Jesus gelebt haben, die nicht alle seine Jünger waren, aber die doch auf eine interessante Art und Weise kennengelernt haben, was er gemacht hat, wie sein Weg ging, wie Jesu Weg ging und darüber berichtet haben. Die Evangelien sind die Grundlage des christlichen Glaubens. Warum? Weil sie erzählen, warum Jesus in diese Welt kam, was er hier unter uns gemacht hat, dass er am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt, und dass wir Menschen sein können, die mit ihm unterwegs sind und mit ihm leben. Also die Kurzform des Evangeliums ist das. Das ist ganz einfach. Das ist ein Dreieck, das nach unten zeigt. Das redet davon, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, aus Gottes Welt. Dass er Mensch wurde und lebte unter uns wie wir. Das Kreuz steht dafür, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Kreuz von Golgatha. Dieser kleine Torbogen hier in der Mitte ist ein Symbol für das offene Grab. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und erlebt. Das Dreieck mit der Spitze nach oben sagt, er ist in Gottes neue Welt, in Gottes Welt zurückgegangen. Und das andere Dreieck, was nach unten zeigt, spricht davon, er wird wiederkommen. Eine Gemeinde in Bremen hat versucht, das Evangelium in eine Kurzform zu bringen. Und sie haben eine Zeit lang diese Symbole als das gehabt, was ihre Gemeindearbeit begleitet hat. Über ein Jahr hinweg haben sie daran gearbeitet, dass die Mitglieder ihrer Gemeinde den Inhalt des Evangeliums durch diese einfachen Symbole einfach vor Augen haben und dass man einfach lernt, um was es geht. Das Evangelium, das ist das, was das Leben Jesu erzählt, dieses Evangelium ist eine Hoffnungsgeschichte. Es ist eine Hoffnungsgeschichte. Denn wenn das nicht stimmen sollte, dann können wir das mit dem Glauben knicken. Wenn das stimmt, ich stelle das überhaupt nicht in Frage. Ich könnte deshalb sagen, weil es stimmt, haben wir Hoffnung. Darum haben wir Hoffnung. Und wir können darauf eigentlich nur antworten durch Glauben. Indem wir sagen, das, was dort steht, das ist das, was mich motiviert, unterwegs zu sein mit Jesus Christus. Mit ihm in dieser Welt und Zeit zu leben, unterwegs zu sein mit ihm. und mein Leben nach ihm auszurichten. Davon erzählt das Evangelium. Und es ist interessant zu beobachten, und da bin ich eigentlich bei dem fünften Buch des Neuen Testamentes, der Apostelgeschichte, ist einfach interessant zu beobachten, was das bedeutet, dass Menschen erfasst haben, Jesus Christus ist für mich persönlich gestorben, er ist auferstanden und er lebt und ich kann mit ihm leben. Es ging eine Bewegung durch die Welt, als Menschen erfassten, Jesus Christus ist der lebendige Gott. Wir können mit ihm unterwegs sein. Und so sehe ich, dass die erste Christenheit, dass die Berichte über die erste Christenheit so etwas sind wie ein Bericht über eine Hoffnungsbewegung. Menschen wussten, Jesus Christus stellt mein Leben auf den Kopf, er gibt meinem Leben eine neue Spur. Ich kann unterwegs sein in dieser Welt hin zu Gottes neuer Welt. Das Leben der ersten Christen, eine Hoffnungsbewegung. Und wenn ich darüber nachdenke, um was geht's heute? Um was geht es in Kirche heute? Darum, dass wir die Hoffnungsbotschaft des Evangeliums weiterzugeben an die Menschen unserer Zeit. Moment, wollen wir uns mal kurz klar machen, worüber wir zu reden haben. Wir haben, je nachdem, wohin wir gucken, haben wir nachzudenken darüber, ob das, was wir im Portemonnaie haben, reicht bis zum Ende des Monats oder vielleicht noch den Monat danach. Vielleicht auch noch zur Sanierung unseres Hauses. Je nachdem, könnte auch knapp werden. Oder du kannst darüber nachdenken, was Gott uns eigentlich vor Augen zeichnet. Versteht ihr, wir können nachdenken über unseren Alltag. Ich bin unterwegs auf meinem kleinen Lebensweg. Oder wir können nachdenken darüber, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und ihr Lieben, die Bibel macht uns deutlich, hingehen soll es in Gottes neue Welt. Wir sind unterwegs hier. Aber die Gewichtung ist nicht hier, sondern die Gewichtung ist eigentlich dort, im Jenseits, in Gottes neuer Welt. Und nur wenn wir das vor Augen haben, dann werden wir angemessen hier in dieser Zeit unterwegs sein können. Dann werden wir angemessen unterwegs sein können. Die Botschaft, die uns vermittelt wird im Neuen Testament, ist, dass wir am Ende dieser Zeit ein Zuhause bekommen werden in Gottes neuer Welt. So sind wir unterwegs. Und jetzt sind wir unterwegs mit all den spannenden Fragen unseres Alltags. Ich weiß nicht, welche Zeitung ihr lest. Manche Zeitungen lese ich auch nicht. Aber es rennt ja auf uns ein, was an, wie sagt man so nett, Hiobsbotschaften weitergegeben wird, ne? Ist auch komisch, ne? Kaum jemand weiß was über diesen Mann aus der Bibel und trotzdem reden wir davon, dass es Hiobsbotschaften sind, wenn dann wieder was um die Ecke gekommen ist, was man überhaupt nicht bewältigen kann und wie man nicht weiß, wie man umgehen muss mit dem, was geht. Ich nenne nur mal diese drei Themen. Klimakatastrophe, hab einen Sohn, der studiert Geografie und der sensibilisiert uns an dieser Stelle. Ist auch gut so. Ja. Nenne das zweite Thema. Da kreisen plötzlich Kriegsschiffe um Taiwan herum. Ach, sagt der Mensch, du kannst doch das nähere Thema nehmen, kannst doch die Ukraine nehmen. Ja, kann ich auch machen. Wir können auch in den Sudan gucken. Wir können auch in irgendein anderes Land dieser Welt gucken. Wir merken doch, wie an vielen Stellen in dieser Welt es brennt und einer versucht, besser zu sein als der andere und sich etwas einzuverleiben. Machtdemonstrationen in dieser Welt begegnen uns. Und wir haben auch damit zu tun, dass wir, je nachdem wie alt wir sind, allmählich zum alten Eisen gehören. Also nichts mehr gelten. Das ist schon etwas Interessantes. Ich habe einen Schwiegersohn, der kommt aus Tansania. Da wird mir vermittelt, was das für einen Wert bedeutet von alten Menschen, wie das geachtet wird. Und ich lebe in einem Land, in dem der alte Mensch nichts mehr wert ist. Das sind spannende Fragen, mit denen wir umgehen. Spannende Fragen. Und die Frage ist, was heißt an dieser Stelle Hoffnung und was heißt Glaube? Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander uns ein Lied anhören, ein kleines Video angucken, das Martin Buchholz ins Internet gestellt hat. Martin Buchholz hat verschiedene Lieder gedichtet, ist der Sohn von Otto Buchholz, der hier auch gelegentlich gepredigt hat schon. Hört euch das mal an oder wir gucken uns das mal gemeinsam an. Hoffnung und Glaube. Wir werden gefragt werden, was unsere Hoffnung ist. Wir müssen klar kriegen, was unsere Hoffnung ist. Und wenn wir das sortiert haben, dann können wir sagen, da sind wir unterwegs. So sind wir unterwegs. Und es wird genau das sein, was hier in diesem Lied eben beschrieben ist. Menschen des Glaubens, Menschen der Hoffnung sind Menschen, die in ihrer Umgebung durch ihr Leben ein Zeichen der Hoffnung setzen. In dem, was sie tun. Und das hat etwas mit der Nachbarschaft zu tun. Das hat mit unserem Lebensalltag zu tun. Das hat auch mit den großen Fragen zu tun. Es hat mich bewegt, zu hören von der Allianzmission her, was im Moment an Bewegung passiert in der Ukraine im Blick auf das Thema Glauben und Gemeindegründung. Menschen sind offen durch die Not, die sie erleben, für dieses Thema. Wir können Beiträge leisten in unserer Umgebung, wenn wir das leben, damit unterwegs sind, was wir glauben. Jesus Christus ist der Herr. Es ist so interessant, wenn wir nachdenken über den ersten Korintherbrief, Kapitel 13, das ist eigentlich das bekannteste Kapitel der Bibel, dieser Text über die Liebe. Der letzte Satz heißt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Das heißt, wir haben diese beiden Begriffe Hoffnung und Glaube und es kommt ein dritter Begriff dazu, der Liebe, der sich bezieht auf das, was wir tun. Wir geben Liebe weiter, wir geben Gottes Liebe weiter. Wir sind unterwegs in dieser Zeit und Welt und wir möchten nichts anderes, als dass Menschen unserer Umgebung wahrnehmen können, wie lohnenswert es ist, mit diesem Gott unterwegs zu sein, der Hoffnung in unser Leben stellt, dem wir antworten, indem wir ihm vertrauen und der uns so gebraucht in dieser Welt, in unserer Umgebung. Das mag für jeden von uns unterschiedlich aussehen, aber es ist das, worum es eigentlich geht, dass wir überzeugend leben in unserer Welt, überzeugend leben als Menschen, die im Glauben unterwegs sind. Ihr könnt Abraham als Beispiel nehmen, ihr könnt andere Menschen als Beispiel nehmen, ihr könnt selber Beispiel sein. Gott will uns gebrauchen in dieser Zeit und Welt als Menschen des Glaubens. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören, Glaube der Mut, in der Gegenwart danach schon zu tanzen. Lasst uns unterwegs sein als seine Leute. Wir beten zusammen. Herr, unser Gott, du lieber Vater, wir sind hier in dieser Welt. Du hast uns hierher gestellt, jetzt in dieser Zeit. Und du möchtest, dass nicht wir im Fokus unseres Lebens stehen, sondern dass du der Fokus unseres Lebens bist. Du möchtest, dass wir nicht vor allem darauf bedacht sind, dass unser Leben gut gelingt, sondern dass du Wirklichkeit wirst in unserem Leben und in dieser Welt. Du möchtest uns gebrauchen als deine Lichter hier in unserer Umgebung. Und so sendest du uns auch an diesem Tag hinein in die Welt, in der wir leben, zu den Menschen, denen wir begegnen werden. Du weißt um Begegnungen einer neuen Woche. Du weißt um Aufgaben, die als Herausforderungen da sind. Lass uns deine Leute sein, da, wo wir sind, da, wo wir leben. Lass uns Glauben leben, im Vertrauen auf das, auf dich, im Vertrauen auf das, was kommt. Du bist Realität. Danke dafür. Wir binden uns an dich. Amen. Lass uns einfach noch einmal gemeinsam singen. Wir starten.